HR2 Kultur. Wissenswert. Zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Nein, nein, hier ist nicht der Sender verrutscht, auch Ihr Radio ist nicht kaputt. So klingt es, wenn man zwei Popklassiker aus den 60ern gleichzeitig abspielt. Scarborough Fair, ein traditionelles englisches Volkslied, berühmt gemacht von Simon & Garfunkel. My Generation, der Soundtrack zum sogenannten Generationskonflikt von The Who. Wie passen die beiden Songs zusammen? People try to put us down just because we get around. Things they do look awful cold. Hope I die before I get old. So passen die beiden Songs zusammen. Der Hamburger Sänger Christoph Schreuf singt den Text von My Generation zur Melodie von Scarborough Fair. Der Effekt ist verblüffend. Man fühlt sich wie im falschen Film. Was stimmt hier nicht? Was ist hier los? Was macht dieser Typ da? I'm just talking about my generation. Auf seinem Album Bourgeois with Guitar von 2010 kreuzt Christoph Schreuf immer wieder bekannte Popsongs auf diese Art miteinander. Er singt Texte von Lied A zur Melodie von Lied B. Manchmal kommen noch die Lieder C und D dazu. Die Kritik ist teilweise ratlos, teilweise begeistert. Zu den Begeisterten gehört der Starkritiker Dietrich Diederichsen, der gleich noch erklärt, wie Pop im Alltag funktioniert. Jeder, der mit Pop sozialisiert wurde, kennt diesen Stream of Consciousness. Ein alter Song läuft im Hintergrund des Kopfkinos, ausgelöst durch ein markantes englisches Wort aus dem Text, das von irgendeiner Werbebotschaft durch das Alltagsszenario geweht wurde oder aus einem Gespräch herüberweht. Ein bestimmter Straßenlärm ändert die Tonart des im Hirnhintergrund ablaufenden Medleys, während wir im Vordergrund unserer Aufmerksamkeit Auto fahren, Zeitung lesen oder eine einfache Unterhaltung führen. Jetzt hat sich ein anderer Song in der gleichen Tonart in unser Memory-Potpourri eingeschlichen. Ein Wort purzelt plötzlich in den Vordergrund und wir fragen uns, wie es kommt, dass wir plötzlich an diese Person denken müssen, die wir seit 26 Jahren nicht gesehen haben, oder an jenen Roman. Die Musik von Christoph Schreuf, eine Achterbahnfahrt auf den Spiralen der Erinnerung. Die klügeren Kritiker erkennen in Schreufs Methode eine neue Form der Autorenschaft. Wie wird einer, der sich durch die Popgeschichte kopiert, zum Autoren? Schreuf glaubt, dass ich durch die Art zu singen den Text neu schreibe. Durch die Art zu singen einen Text neu schreiben, das ist die Kunst des Christoph Schreuf. Der vermeintliche Plagiator wird zum Autor. Die Autorenstimme, die muss ja zum Einsatz kommen, damit man jetzt mit einem Text, der 10, 20, 30, 40 Jahre alt ist, umgehen kann. Also ist diese Autorenstimme eine, anmaßend gesprochen, eine Voraussetzung, eine Notwendigkeit. Wenn ich diese Autorenstimme nicht einsetze, wenn ich mir nicht anmaße, als Autor mit den Texten umzugehen, dann kann ich es gleich lassen. Er hat es nicht gelassen, zum Glück, sonst wären uns ein paar schillernde Songbastarde durch die Lappen gegangen. Let there be drums, there was drums. Let there be guitar, and there was guitar. Let there be rock. Bastarde wie diese als kritisch selbstreflexive Hommage zu verstehende Neubearbeitung eines Hits von AC/DC. Let There Be Rock. Apropos Bastard, apropos AC/DC. Johnny Cash als Leadsänger von AC/DC. Das klingt wie eine Schnapsidee eines Rock'n'Roll-Romantikers. Ist es vielleicht auch. Auf seine Art ein schillernder Song-Bastard. Bastard-Pop, auch Mash-Up genannt, ist ein Mitte der 1990er entstandenes Remix-Phänomen, bei dem eine Musikcollage aus Stücken von einem oder verschiedenen Interpreten zusammengemischt wird. Häufig werden die Gesangsspuren eines Titels und die Instrumentalspuren eines anderen Titels verwendet. Und häufig geschieht das ohne Rücksicht auf das Urheberrecht. Oder sogar als eine bewusste Attacke auf das Urheberrecht. Davon darf man bei dem Projekt Johnny Cash vs. AC/DC wohl ausgehen. Als Interpret dieses Pop-Bastards firmiert ein Künstler mit sprechendem Namen. Fuckintosh. Oder ist es eine Künstlerin mit sprechendem Namen? Fuckintosh. Oder gar eine Band mit sprechendem Namen? Fuckintosh. Auch der Name der Plattenfirma von Fuckintosh lässt wenig Zweifel an ihren Motiven. Killingmusicathome.com. Killing Music at Home, das ist die Antwort auf einen Slogan der Musikindustrie. In den vordigitalen 80er Jahren führten Plattenfirmen einen erbitterten Kampf gegen das Home-Taping, also das Aufnehmen und Weiterkopieren von Schallplatten auf Kassetten. Der passende Slogan? Home-Taping is killing music. In Zeiten des Internets wären Musiker und Musikindustrie froh, wenn sie es nur mit illegalen Kassettenkopien zu tun hätten. Ob illegale Downloads tatsächlich die Musik killen oder nur solchen Firmen den Garaus machen, die die digitale Revolution verschlafen haben, darüber streiten sich die Gelehrten seit der Erfindung von Copy and Paste. Unstrittig ist, dass es kreative und weniger kreative Wege gibt, mit den Möglichkeiten und Chancen der digitalen Reproduzierbarkeit umzugehen. Hier kommt der nächste Bastard. A marriage made in heaven, würde der Brite sagen, eine Hochzeit im Himmel. Man kann das beim Wort nehmen. Das ungleiche Paar, das hier zusammen kopiert wird, hat eigentlich nur eine Gemeinsamkeit. Beide sind jung gestorben und in den Pop-Himmel gekommen. It's been a long time that I'm waiting. Been a long time that I'm blown. Nick Drake, der zart beseitete Songwriter aus England, stirbt mit 26 an einer Überdosis Antidepressiva. Baby, no, no. And giving yourself to me can never be wrong. If the love is true, oh, Marvin Gaye, der virile Sexgott des amerikanischen Soul, wird einen Tag vor seinem 45. Geburtstag von seinem eigenen Vater erschossen. Der fromme Prediger Marvin Gaye Senior konnte das Lotterleben seines Sohnes nicht mehr mit ansehen. Ausgerechnet diese beiden doch recht unterschiedlichen Charaktere und Temperamente finden zusammen zu einem virtuellen Duett, das plötzlich ganz real wird. Der digitalen Technologie sei Dank. Ein klassischer Fall von Bastard-Pop oder auch Mash-Up, weil hier zusammenwächst, was eigentlich oder angeblich nicht zusammengehört. Nick Drake und Marvin Gaye, also ein kreativer Umgang mit den digitalen Möglichkeiten. Wie Christoph Schreuf sich mit seiner Stimme Autorenschaft anmaßt, so wird hier ein anonymes Mitglied der digitalen Bohème zum Autoren. Der schafft etwas Neues aus Plündern, Kopieren, Kombinieren und Montieren. Aber es gibt auch den weniger kreativen Umgang mit den Chancen der digitalen Reproduzierbarkeit. Man könnte auch von unlauterem Wettbewerb reden. Es gibt natürlich auch den Fall, wo man wirklich einen Rip-Off als niederträchtigen Versuch, Geschäfte zu machen, erleben kann. Als Underground Resistance, ein Detroiter Kollektiv afroamerikanischer Technomusiker, ausgerechnet von denen gab es einen Clubhit namens Knights of the Jaguar, den die Plattenfirma Sony gerne lizenziert, haben sie erstmal gesagt, hätte. Das macht aber Underground Resistance nicht. Die lizenzieren sowas nicht an die Sony. Und daraufhin hat sich die Sony entschlossen, das Ding Note für Note nachzubauen. Ich glaube, das ist sogar in Köln gemacht worden. Und dann haben sie es nicht Knights of the Jaguar genannt, sondern glaube ich nur Jaguar oder sowas. Und haben das auch geschafft, dass das Ding, glaube ich, schon irgendwie erstmal chartete. Aber gleichzeitig entstand im Internet ein großer Sturm der Entrüstung. Die Geschichte dieses musikindustriellen Plagiats hat der Autor und Musiker Thomas Meinecke erzählt. Der weiß, wovon er redet. Ist er doch selbst eine Art multipler Persönlichkeit. Thomas Meinecke ist jetzt eine Romanfigur. Der Roman von Thomas Meinecke heißt Lookalikes und handelt von Doppelgängern berühmter Popstars von heute. Britney Spears, Justin Timberlake und gestern Josephine Baker, Serge Gainsbourg. In Thomas Meineckes Roman bereist die Romanfigur Thomas Meinecke auf den Spuren des Schriftstellers Hubert Fichte die Tempel von Salvador da Bahia. Fichte überschrieb Amado, ich überschreibe Fichte, denkt Thomas Meinecke. Schreibt Thomas Meinecke in Lookalikes. Überschreiben, kopieren, samplen, zitieren, plündern, montieren. Leitmotive der künstlerischen Praxis des multiplen Meinecke. Der ist Schriftsteller, DJ im Radio, DJ im Club, Kompilator von Schallplatten und Musiker mit seiner Band FSK, freiwillige Selbstkontrolle. Diese ganze Urheberrechtsdebatte ist schwierig, finde ich, weil einerseits bin ich natürlich jemand, der davon lebt, dass ich Tantiemen auch kriege für geschriebene Texte und so weiter und auch gerne welche annehme. Andererseits würde ich mir auch gerne das Recht einräumen und kann das mit meinem Verlag auch so handhaben, bestimmten Leuten es umsonst zu geben. Also es ist irgendwie eine kleine Zeitschrift oder irgendwie ein kleiner Sender, ein Unabhängiger, die wollen von mir was senden, die kriegen das dann umsonst. Das wird aber geklärt mit dem sogenannten Autor. Darüber befinde ich ganz gerne dann doch noch selber. Auf der anderen Seite benutze ich selbst in meinen Texten unglaublich viel von anderen und empfinde das als legitim und nicht im Sinne, dass da kein Prozess vorgeschaltet werden müsste, dass man sich die Rechte einholt, wie beim Sampling auch. Das finde ich irgendwie verlangsamt den kreativen Prozess doch sehr, wenn man vorher fragen muss, auch als Soul- oder R&B-Artist oder Rap. Künstler, darf ich das verwenden? Wird natürlich inzwischen auch gemacht, aber manchmal auch nicht. Und die tollen Momente sind, glaube ich, da, wo das auch nicht unbedingt gemacht worden war. Und dann würde ich sagen, haben diese anderen Künstler daraus schon was Neues gemacht, was das verwenden kann. Der schreibende und musizierende Autor Thomas Meinecke wird gefeiert als der DJ unter den Autoren. Also einer, der mit zwei Plattenspielern und vielen Schallplatten etwas Eigenes produziert, indem er Fremdes auf den Plattenteller legt und mischt. Das Alte plündern und zu Neuem montieren. One for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Bad vibe, Freddy told me everybody slide. DJ spinning, I said my, my. Flash is back, flash is back. Blondie plündern, Cheek plündern, Queen plündern. So hat es angefangen mit den Adventures on the Wheels of Steel. Im New York der frühen 80er beginnt Hip-Hop als Partyvergnügen mit nicht mehr als zwei Plattenspielern und flinken Fingern. Bald ersetzt die Technologie des Sampling die flinken Finger. Hip-Hop wird zur Milliardenbranche und zum Austragungsort gesellschaftlicher Generaldebatten, zumindest in den USA. Hip-Hop wird zur Literatur des Alltags. Und zur Literatur gehört nun mal das Zitat wie das Plagiat. Und er bleibt schmal, der Grat zwischen Zitat und Plagiat. Aber Pop ist deswegen noch lange nicht tot. Pop ist tot, denn böse Menschen kaufen keine Lieder. Sie laden nur dann nieder. Dass Pop nicht tot ist, das weiß die Band mit dem schönen Namen Die Türen ganz genau. Sonst würde sie ja niemals behaupten, Pop ist tot. Denn böse Menschen kaufen keine Lieder, sie laden nur da nieder. Und damit beweisen, dass Pop eben doch noch lebt. We'll be right back. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.